Träume oder Hölle? Wollt ihr wie die Engel über den Wolken schweben? Oder wollt ihr wie die Dämonen abgrundtief ins Leere stürzen? Also entscheidet euch! Himmel oder die Hölle! Gottes folgen? Wollt ihr barmherzig sein? Wollt ihr Buße tun und Reue zeigen, in guten als auch in schlechten Zeiten? Oder wollt ihr freveln, sündigen und dem Teufel eure Seele verkaufen? Ich frage euch, was wollt ihr? Entscheidet, solange ihr noch weilt hier auf Erden. Entscheidet, Himmel oder Hölle? Hölle oder Himmel? Denke daran, der Allmächtige richtet über jeden von euch, ob gut oder böse, nur der Herr allein ist das oberste Gericht. Noch könnt ihr euch entscheiden, doch entscheidet euch im Leben, denn wenn ihr tot seid, gibt es nur noch Himmel und Hölle. Himmel, Hölle!